1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, pünktlich und mit Bild melden wir uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Ja, wie immer, dienstags eine freie Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50, Mailadresse domian@wdr.de. Bitte eure Telefonnummer immer mit in die Mail reinschreiben. Und mein erster Anrufer heute Nacht ist Marcel und Marcel ist 19 Jahre alt. Hallo Marcel. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Und zwar habe ich vor, hab vor auszuwandern, beziehungsweise auszusteigen. Auszuwandern, auszusteigen? Ja. Aussteigen mit 19 ist noch relativ ungewöhnlich. Fangen wir mal an, wohin willst du auswandern? Nach Norwegen. Nach Norwegen, wie schön. Ja. Eines meiner Lieblingsländer. Ja, das habe ich auch schon gehört. Toll. Wurde mir auch schon erzählt. Mhm. Und was heißt jetzt aussteigen? Was willst du in Norwegen machen? Ja, also ich habe einen Rucksack mit ein paar notwendigen Sachen. Also Zelt, Schlafsack, Matratze, alles, was ich so brauche. Was man so outdoor braucht. Genau. Ja. Und habe ungefähr 200 Euro im Portemonnaie. Ja. Und werde mich dann auf den Weg machen nach Norwegen, nur mit den Sachen. Und wie lange willst du da bleiben? Das kann ich zwar jetzt noch nicht sagen, kann sein, dass es für immer ist. Ah, also alles ist möglich. Es kann sein, dass es eine Reise wird von vielleicht ein paar Monaten, aber vielleicht auch, wenn du irgendwie andocken kannst da, bleibst du da. Ja, also ich habe das natürlich jetzt so geplant, dass es erstmal eine finale Entscheidung ist und dass es da eigentlich nicht mehr viele Möglichkeiten in irgendwelche Richtungen gibt. Mhm. Von daher werde ich wahrscheinlich gezwungen sein, mich der Situation anzupassen. Ich weiß gar nicht, wie das rechtlich ist. Kann man einfach so immer dann in Norwegen bleiben, wenn man das will, ohne große Formalitäten? Tja, eigentlich nicht. Also die maximale Offenheit. Zeit, wie ich weiß, sind 3 Monate. Eben, genau, ja. Dann müsste man sich ja normalerweise bei der Polizei melden. Mhm. Aber... Was du auch tun solltest, damit du keinen Ärger kriegst da oben. Ja. Ja. Was hast du denn bisher gemacht? Wie gesagt, 19 Jahre alt? Ja. Eine Ausbildung zum Mediengestalter. Und die hast du abgeschlossen? Nee. Nee? Nein. Warum hast du sie nicht abgeschlossen? Weil ich die jetzt abbrechen werde, ja, um ja halt meinen Traum zu leben. Achso, also einfach keinen Bock mehr, auf Deutsch gesagt. Naja, also es ist jetzt nicht, was heißt keinen Bock mehr? Das Problem ist ja, ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sich das wünschen, den Alltag hinter sich zu lassen und in die Natur zu gehen, um sich wirklich in den Ursprungszustand menschlichen Seins zu begeben, ne, um einfach zu leben, weil einen Sinn darin zu finden. Das heißt, du sagst, in die Natur zu gehen. Du hast wirklich vor, dann irgendwo in den Wäldern doch zu leben? Genau. Wie willst du dich? Du nimmst 200 Euro mit. Das ist sehr wenig Geld. Ja. Norwegen ist ein sehr, sehr, sehr, sehr teures Land. Ich weiß, habe ich schon gesehen. Das wirst du wissen, ja genau. Die 200 Euro sind schnell weg. Wie willst du dann existieren? Essen, trinken? Also die 200 Euro sind nur Notfallgeld. Mhm. Und ich werde mir dann die Sachen selber jagen und sammeln. Kannst du das denn? Kannst du jagen? Du hast doch keine Waffe. Ich habe einen Bogen. Du hast was? Ich habe einen Bogen. Einen Bogen? Ah. Genau. Und ja. Die effektivste Waffe in Norwegen zu jagen ist sowieso die Angel. Das stimmt, da hast du recht. Da hast du wirklich recht. Das machen fast alle Norweger dort oder auch viele Touristen. Ja. Damit kannst du dich wirklich gut durchschlagen, denn einen Fisch wirst du immer angeln, aber ein Elch wirst du nicht erlegen. Hoffentlich auch nicht. Das solltest du auch mit einem Bogen nicht versuchen. Wieso nicht? Ja, also A, weiß ich gar nicht, ob man einfach so ein Elch abschießen darf. Das weiß ich nicht. Zum anderen weiß ich nicht, ob so ein Bogen überhaupt so ein Tier töten kann. Bleibt mal lieber bei den kleineren Sachen. Klar, daran muss man sich sowieso erstmal halten. Aber wenn dann, sag ich mal, wenn es ein Notfall ist oder wenn sich die Gelegenheit bietet, dann kann man das machen. Vor allen Dingen kann man aus so einem Tier auch Fell gewinnen. Ich will dir mal sagen, denn man hat ja auch Materialverschleiß. Ich habe einige Male in meinem Leben also nicht weit weg von einem Elch gestanden. Einmal sogar vor einem weißen Elch. Ich habe so einen Respekt vor diesen Tieren. Das sind so schöne Tiere. Ich glaube, ich müsste kurz vor dem Verhungern sein, bevor ich so einem Tier was antun könnte. Das sind so stolze, wunderbare Tiere. Die darf man nicht töten, finde ich. Jetzt sag mir mal, woher kommt diese Sehnsucht nach Natur? Also ich sag's mal so. Ich war den Großteil meines Lebens eigentlich ziemlicher Stubenhocker und habe aber immer persönlich ein Problem damit gehabt. Mhm. Ne, und habe auch immer so einen Zwang empfunden, dass ich es mir nicht aussuchen kann. Mhm. Obwohl man natürlich sagen könnte, du könntest ja mal rausgehen oder so. Als ich noch im Dorf gewohnt habe, da war das noch was anderes. Da war ich jeden Tag draußen. Mhm. Aber wenn man dann in die Stadt gezogen ist und dann irgendwann in so einen Trott reinfällt, das stimmt. Das heißt, eine große Liebe zur Natur ist bei dir da. Ja, auf jeden Fall, weil ich ja merke, dass es mich langsam dahin zieht. Mhm. Und dass es mich auf jeden Fall mehr erfüllen würde als das, was ich tue, weil ich habe ja auch intensiv darüber nachgedacht und ich sehe einfach halt darin keinen Sinn. Mhm. Weil man letztendlich nichts schafft. Man arbeitet letztendlich auch nur, um die Wohnung bezahlen zu können und um essen zu können und also letztendlich nur um zu konsumieren. Ist ein ganz extremer Gegenpol vom Mediengestalter zum Waldmenschen in Norwegen. Das ist wahr, ja. Was sagen deine Eltern dazu? Die wissen das nicht. Die wissen das nicht? Nein. Wie? Und was willst du denen sagen, wenn du dann weg bist? Gar nichts. Ich werde Briefe schreiben. Was für ein Verhältnis hast du zu deinen Eltern? Ein gutes. Gutes, aber die fallen doch an Wolken, wenn plötzlich ein Brief kommt, ich bin abgehauen in Norwegen, wohne im Wald und komme vielleicht nie wieder. Das ist wahr, ja. Warum sagst du denen das vorher nicht? Weil ich einschätzen kann, wie sie reagieren und weil ich nicht zulassen will. Ich gehe nicht davon aus, dass es so ist, aber ich will nicht zulassen, dass man mich in irgendeiner Weise vom Gegenteil überzeugt und mich dann wieder in eine Richtung drängt, in der ich nicht glücklich bin. Okay, du hast Angst vor der großen Protestwelle, die auf dich da einprasseln würde. Ja. Und vielleicht auch vor dem Druck, der auf dich ausgeübt würde, das doch zu unterlassen. Genau, weil, also Shakespeare hat schon gesagt, Zweifel sind Verräter. sie berauben uns dessen, was wir gewinnen können, wenn wir nur einen Versuch wagen. Ich gehe davon aus, dass du auch kein Handy mitnimmst, kein Mobiltelefon. Das nehme ich natürlich mit, aber da nehme ich natürlich das Akku raus und lasse es so lange aus, bis ich es brauche, wenn wirklich ein Notfall ist. Mhm. Es gibt so einen Film, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß, da hat so ein junger Mann das in Alaska gemacht. Kennst du den? Into the Wild. Genau, ganz genau. Der Christopher Johnston McCandless, alias Alexander Supertramp. Hat natürlich dann übel geendet, die ganze Sache. Er ist gestorben. Das weiß ich, ja. Wollen wir hoffen, dass es bei dir nicht so ist. Ich finde das, erstmal grundsätzlich finde ich das super. Ich finde super, wenn man auch völlig unkonventionelle Sachen macht und auch seine Träume versucht zu verwirklichen. Vielleicht fällst du völlig auf die Nase, aber dann hast du es gemacht und du wirst irgendwas daraus ziehen. Ja. Ich finde das gut. Nur muss man immer so ein bisschen auch die Gratwanderung sehen, dass man nicht zu egomanisch und egoistisch dabei wird. Deine Eltern werden sich vielleicht total sorgen. Halte sie auf jeden Fall auf dem Laufenden und mach es auch so, dass sie dich erreichen können, dass du nicht zu sehr deinen Ego-Trip da fährst. Das ist schade und schlimm für die Eltern. Naja, das ist schon richtig. Aber es gibt ja diesen schmalen Grat dazwischen dem, sich von seinen Eltern kontrollieren zu lassen und denen selber seine Träume zu leben. Ja, absolut. Ich sehe deinen Standpunkt ganz klar. Ja. Aber hab den anderen auch mal so einen Aspekt, den Aspekt auch so im Kopf, dass du auch vielleicht dich ein bisschen in deine Eltern hineinversetzt. Jetzt sag mir noch, wo du zunächst hingehen willst in Norwegen. Also ich fliege ja von Berlin, fliege ich nach Oslo. Mhm. Und dann hatte ich vor, die Südküste entlang zu gehen. Mhm. Und zwar, ja, dann erstmal bis ganz in den Süden, Mandalen, von da aus dann nach Stavanger, von Stavanger dann nach Bergen. Ja, und du solltest in die Hardanger Widder gehen. Bitte? Du solltest in die Hardanger Widder gehen. Ich sag bloß, kennst du nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist in Südnorwegen ein riesengroßes Nationalparkgebiet. Ist ja extrem spektakulär. Es ist wirklich, da hast du Urwälder und Natur in der schönsten Ausführung. Und von Oslo ist das gar nicht so weit weg. Kauf dir mal noch einen Fremdenführer, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ich habe mir von Visit Norway dieses Paket bestellt. Außerdem habe ich wahrscheinlich die ganze Zeit nichts anderes getan, als nur auf dieser Seite zu sein. Ja. Ja, hab mir einige Sachen rausgesucht, die wichtig sein könnten. Na gut, du wirst vor Ort auch noch Tipps kriegen, wo du hingehst und Empfehlungen. Wann soll es losgehen? Morgen. Morgen? Ja. Ehrlich? Ja, ehrlich. Am 24. Geht der Flug um 21:25 Uhr, soviel ich weiß. Hast du alles aufgelöst, deine Wohnung und was man so hat? Ja, ja. Ja, hab ich gemacht. Du lebst in Berlin? Nein. Nein. Alles aufgelöst. Und wer weiß es aus deinem Umfeld? Nur eine Person, und zwar ein Kumpel aus der Agentur. Mann, das ist aber schon, also in gewisser Weise mutig, muss ich sagen. Ja. Finde ich schon sehr abgefahren. Also Marcel, wie gesagt, ich finde gut, wenn man solche Sachen macht. Mir sind immer auch jüngere Leute lieber, die mal so völlig unkonventionelle Sachen machen, als die, die ganz brav ihren Weg gehen und immer nur derselben Trott und Karriere im Sinn haben und so weiter. Ich finde das gut, was du machst. Passt total auf dich auf, aber das ist ein gutes Land, das ist kein gefährliches Land. Informiere deine Eltern regelmäßig, damit die sich keine Sorgen machen, und ich finde es total interessant. Vielleicht werden wir irgendwann nochmal sprechen und du kannst mir erzählen, was daraus geworden ist. Ja, also ich hoffe, dass ich da erfolgreich bin. Ja. Also zumindest bin ich sehr zuversichtlich, was das angeht. Und wenn der Zufall es will und du mich irgendwo in Norwegen mal sehen solltest, bitte sprich mich an, damit ich weiß, dass du bist. Alles klar, okay. Marcel, toi toi toi, gute Reise. Komm gesund wieder oder bleib gesund und erlebe tolle Sachen, das wünsche ich dir. Danke sehr. Tschüss, alles Gute, tschüss. Ja, ciao. So, meine Lieben. Hier ist Josephine, 50 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo, Domia. Oder sage ich Josephine? Josephine. Hallo. Josephine, um was geht's denn bei dir? Ja, also ich bin erkrankt. Ich hatte einen Tumor in der Wirbelsäule und bin operiert worden und anschließend in die Reha gekommen. Weil es ganz schön schlimm war, auch eine Zeit im Rollstuhl, dann am Rollator, habe ich jetzt so langsam wieder hochgerappelt, aber habe dann in der Reha also ganz viele nette Leute kennengelernt, unter anderem aber auch einen türkischen Mitpatienten. Mhm. Und ohne dass ich das wollte, habe ich mich jetzt also wirklich in ihn, ja, verliebt, kann man auch nicht mal sagen, also ja. Ja, eher so Liebe. Mehr noch? Also du liebst ihn? Ja, ich denke ja, wenn man halt nach so kurzer Zeit sagen kann, glaube ich schon, ja. Wann war das jetzt mit der Reha? Wie lange liegt das zurück? Also am 17.2. bin ich da raus. Ach so. Ja. Und der Mann hatte auch eine schwere Krebserkrankung? Nee, mein Tumor war Gott sei Dank gutartig, aber nein, er hatte einen Unfall. Mhm. Im Hals ist dann Knochen ersetzt worden. Ach so. Und dein Tumor, habe ich das gerade richtig verstanden, war gutartig? Meiner war gutartig, ja. Das heißt, der Schrecken ist jetzt, ist verflogen durch die Behandlung? Ja, ich kämpfe noch einmal damit. Also ich übe noch einmal Laufen und solche Sachen. Also ich kann auch leider noch nicht arbeiten im Moment, aber wird schon noch kommen. Also. Aber es besteht keine Sorge, keine Gefahr, dass sich ein Krebs irgendwo ausbreitet oder so etwas? Nee, da kann sich nur mal irgendwann wiederentwickeln und dann müsste noch mal operiert werden oder sowas in also der Richtung. Jetzt geht es nur darum, dass du wieder so ganz motorisch hergestellt wirst. Ja, genau, darum geht es jetzt so, persönlich. Ja. Nun hat Josephine sich verliebt in der Reha. Ist ja eigentlich erstmal eine gute Nachricht. Ja, aber wenn er nicht verheiratet wäre. Ah. Ja. Ich bin jetzt mal ganz normal davon ausgegangen, dass du solo bist. Ja, ich bin solo. Das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Aber der türkische Freund ist verheiratet. Ja, ist auch noch nicht so wirklich mein Freund. War jetzt eigentlich über lange Zeit dann bis auf einmal, wo wir uns kurz gesehen haben, mir so telefonisch alles, aber ich denke schon beiderseitig und ja. Wie oft habt ihr euch denn hier so real außerhalb der Klinik gesehen? Einmal. Einmal erst? Ja, und ist auch schwer möglich, weil er nicht mehr Auto fahren kann, das in Zukunft wohl auch nicht mehr tun kann. Und wie weit wohnt ihr auseinander? 60 Kilometer. Was nicht weit ist. Was nicht weit ist, man könnte sich mit dem Zug treffen, ja. Da kann man, 60 Kilometer ist ja mit dem Zug schnell gemacht. Ja, aber erstens bin ich ein schwer konservativer Typ und für so eine Affäre nicht so unbedingt zu haben. Und ja. Habt ihr denn schon miteinander geschlafen? Nein, um Gottes Willen. So weit ging es noch nicht. Nein. Gab es denn schon Zärtlichkeiten? Außer beim Abschied auch nicht, nein, nur am Telefon. Ah ja. Schon mal so. Was glaubst du denn, was er will? Ja, wenn ich das mal wüsste, wäre ich schlauer. Also, keine Ahnung. Ich glaube, also dieses Empfinden besteht wohl auf beiden Seiten. Mhm. Aber ich weiß auch, dass er noch irgendwie vor 4 Wochen davor, also hat er noch gesagt, also dass er seine Frau liebt, ne? Und ich habe auch von anderen gehört, es soll eine sehr nette Frau sein und ja, ich meine, es würde auch von dem ganzen Kulturkreis her würde nicht passen und also ich weiß auch nicht. Aber ja, dann hat er mich am Donnerstag nicht angerufen, obwohl er gesagt hat, er war dann nochmal 4 Wochen im Krankenhaus und hat gesagt, sobald er aus dem Krankenhaus raus ist, kommt er zu mir. Also treffen wir uns in irgendeiner Form. Und er hat sich nicht gemeldet? Hat sich Donnerstag nicht gemeldet, dann habe ich ihm eine SMS geschickt und dann hat er sich aber dann Samstagabend gemeldet und dann war ich aber schon so sauer. Ja, fragte noch, wie es mir ginge vom Herzen, ja, so wie er ist, so lieb wie er ist, aber ich konnte in dem Moment nicht mehr, wenn ich halt gesagt hätte, wäre alles okay gewesen, denke ich, aber... Das habe ich akustisch nicht verstanden. Die letzten Satz habe ich nicht verstanden. Also, er fragte, wie es mir vom Herzen her geht. Wie es dir vom Herzen her geht, weil er so lieb ist, er ist eben total lieb. Mhm. Und da konnte ich ihm aber nicht drauf antworten, weil ich halt man kann nicht immer auf alles verzichten, monatelang und immer nur Versprechungen und passiert nichts. Und ja, aber so viel Versprechungen hat er dir ja offensichtlich auch noch nicht gegeben. Ja, allerdings, seit wir uns treffen und hat er gesagt, er geht auch erstmal wieder nicht. Ach so. Ja. Ach so, das Treffen geht schon von dir aus, der Wunsch, und er sagt immer nein. Nein, er hat auch gesagt, er wollte sofort, wenn er aus dem Krankenhaus wieder raus ist, aber während dieses Telefonates am Freitag hat er eben gesagt, jetzt muss er erst nochmal Termine machen und was weiß ich nicht. Und während er nochmal im Krankenhaus war, hat er gesagt, er kommt so, also wir treffen uns relativ zügig. Okay. Macht immer wieder. Und dann also. War ich insgesamt, weil er an dem Donnerstag nicht angerufen hatte, schon so sauer. Mhm. Aber das zeigt ja auch, dass er irgendwie auch gebremst ist. Ja, der klar, ist ja nicht mit wehenden Fahnen und Feuer und Flamme ist er ja auch nicht dabei. So. Jetzt, wie alt ist er? Am Telefon schon, aber im realen Leben eher nicht. Genau. Ja, wie alt ist er? Ja, auch 50. Auch 50. So, jetzt sind da zwei reife, erwachsene Menschen, 50 Jahre alt. Da könnte man ja eigentlich den Anspruch haben, dass die etwas vernünftig drauf sind und sich zumindest mal zusammensetzen und mal darüber sprechen könnten, offen sprechen könnten. Was haben wir für eine Zukunft? Was wollen wir eigentlich? Das sind ja die beiden entscheidenden Fragen. Was wollen wir und was haben wir für eine Zukunft? Ja. Also das müsste passieren. Bevor du dich jetzt noch weiter... Ich habe es jetzt ja abgebrochen. Ich habe, weil ich so sauer war, anschließend geschrieben, er soll nicht mehr anrufen. Er soll nicht mehr anrufen? Ja, habe ich geschrieben. Ja, das ist doch auch albern. Ja, fand ich auch ziemlich albern. Hat mir aber am nächsten Tag schon wieder leid getan. Ja. Dann habe ich geschrieben... Tut mir leid, es ging mir so schlecht, ging mir auch wirklich so schlecht. Mhm. Also ich konnte an dem Abend nicht darüber reden mit ihm, das war nicht möglich. Und dann habe ich aber noch geschrieben, ich wünsche dir alles Liebe und Gute, das kann man jetzt als Abschied auffassen oder als nochmal anrufen. Und Das ist ja zu viel Theater. Das ist alles Theater, ne? Ja, das ist Theater im Kindergarten. Ich finde, ihr beiden solltet euch, ihr wohnt winzige 60 Kilometer auseinander, forciere es, schlage vor, dass ihr euch von mir aus in der Mitte irgendwo trefft, in einem Café. Nicht am Telefon, nicht die Schreiberei. Das ist alles nervig. Setzt euch zusammen und fragt euch gegenseitig, was ihr voneinander wollt und welche Perspektive das hat, ob es überhaupt geht. Und dann bist du schlauer. Dieses ist klein. Also rein theoretisch, verstandesmäßig bin ich der Ansicht, dass er keinerlei Perspektive hat. Aber es ist so schwer, seine seiner Diebe kaputt zu schlagen. Das versuche ich jetzt schon mal. Weiß man doch alles gar nicht. Du weißt gar nicht, was da los ist in dessen Ehe, ob der vielleicht auch doch sehr unglücklich ist oder du weißt gar nicht, was der wirklich für dich empfindet. Das ist ja alles, wir tappen ja im Nebel. Also reden, reden, reden. Und der verheiratet ist. Ja, also gut. Ist für mich schon ein schweres Hindernis. Finde ich schon, natürlich. Aber letztendlich ist es ja seine Sache. Wenn er dir vielleicht irgendwann offen sagt, letztendlich ist diese Ehe kaputt und ich möchte aus der Ehe raus, dann also ist... Also eine Affäre möchte ich auf gar keinen Fall. Genau, das ist doch schon ein Standpunkt. Also wenn dir klar wird, du solltest, wenn, nur eine Affäre werden, dann machst du das nicht. Aber vielleicht ist es ja alles ganz anders. Josephine, du musst mit dem Mann reden, du musst dich mit dem treffen, ihr müsst euch in die Augen schauen und Klartext sprechen. Also soll ich ihm nochmal schreiben, ja, und treffen, oder? Ja, würde ich machen. Das ist mir zu viel Kindergarten. Das, ja. Das geht nicht, das geht nicht. Mach's. Aber jetzt will er das wahrscheinlich gar nicht mehr. Gut, egal, dann ist es auch eine Aussage. Wenn du jetzt nochmal ganz freundlich ihm schreibst und sagst, du fändest es gut, wenn ihr euch mal treffen würde. Wenn er dann nicht darauf reagiert, dann ist das aber auch schon eine klare Antwort, dass er nicht will. Und dann musst du dich damit abfinden. Das ist dann so. Mhm. Meine Liebe. Ja. Mach das mal. Vielleicht hat diese Verbindung ja eine Zukunft. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. Ich drücke dir auf jeden Fall von Herzen die Daumen. Ja, ich danke dir. Alles Gute. Okay, danke schön. Und gute Besserung weiterhin wünsche ich dir. Ja, danke, ne? Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50 1 21 haben wir. Und ich freue mich, begrüßen zu können den Thorsten. Der ist 39. Guten Morgen, Thorsten. Hallo. Hallo, Thorsten. Was geht's denn bei dir? Ein schwieriges Problem. Ein schwieriges Problem? Ja. Heute hat meine Verlobte mich verlassen, nach 5 Jahren. Und dann auch noch mein Hund. Eben laufend gedreht. Ist dein Hund gestorben? Nein, die hat den Hund mitgenommen. Ach, die hat den Hund mitgenommen? Ja. Das ist dein Hund? Ja, uns beide war das. Mhm. Wir haben den zusammen geholt. Und so. Heute ist die, also habe ich hier am Tisch, ich habe einen anderen gefunden. Was hast du gefunden? Sie hat einen anderen gefunden. Sie hat einen anderen gefunden? Ja, mit uns ist es aus. So, ich denke, was ist denn hier los? Und auf einmal geht nochmal die Schelle, hat sie den Hund abgeholt. Ich habe gar nicht kapiert. Hat die das dir gesagt oder lag da ein Zettel auf dem Tisch? Ein Brief. Ein Brief? Ja, ein Zettel, Brief. Mhm. Ja. Hast du irgendwas in den letzten Tagen, Wochen davon mitbekommen? Nein, gar nichts, null. Mein Problem war immer, ich bin nach meinen Kollegen immer gegangen, weißt du? Ja. Aber mehr nicht. Du bist zu deinen Kollegen gegangen? Ja, morgens sind wir dann... Kaffee trinken gegangen und weiß ich was. Ja. Ja. Na gut, ich frage nicht, was du machst, sondern ich habe gefragt, ob da irgendwas bei ihr schon vielleicht im Busch war. Ja, ich durfte nicht in ihr Handy gucken, ich durfte nicht am ihr PC ran und sowas. Mhm. Was genau stand denn in dem Brief drin, was den du da gefunden hast? Es geht mit uns nicht so weiter. Ich habe einen anderen gefunden, der gefällt mir besser und weiß ich nicht. Du ist für mich die Welt zusammengebrochen. Du hast überhaupt keine Ahnung, wer das sein könnte? Nein, ehrlich nicht. Mhm. Dann war ich noch bei Facebook drin, da schreibt sie noch und löscht alles und ist fertig. Mehr nicht. Und die letzten Wochen, Monate, wie war so eure Beziehung? Ja gut, nicht gut und auch schlecht. Nicht gut und auch schlecht? Ja, wir haben uns geschritten, aber nicht so... Also hier haben wir uns gestritten, 2 Minuten später war alles wieder vergessen. Mhm. Aber offensichtlich war für sie das nicht vergessen und sie war sehr unzufrieden und da ist irgendwas Neues passiert. Du hast keine Ahnung, wie lange das mit dem anderen schon läuft. Nee, das weiß ich wirklich nicht. Und jetzt hat sie den Hund auch noch mitgenommen. Ja, traurig, ne? Und das ist für dich auch ganz, ganz schlimm, dass der Hund weg ist. Ja, sicher. Dein Hund. Ja, unser Hund. Euer Hund, ja, ja, klar, wie du gerade gesagt hast, ja, ja. Soll ich jetzt machen? Jetzt sitze ich hier alleine und weiß nichts. Hm. Habt ihr den Hund zusammen gekauft? Ja. Ja. Da war der 1 Jahr alt. Hm. Wie heißt der Hund? Tequila. Wie? Tequila. Hm. Jetzt ist das ja ziemlich dreist von ihr, dass sie den Hund mitgenommen hat. Das ist ja nur euer gemeinsamer Hund gewesen. Ja, das ist, ja. Da ist ja auch unsere gemeinsame Wohnung, wo wir jetzt wohnen, nur die ist weg. Weißt du, wo sie ist im Moment? Nein. Ich weiß gar nichts. Da sind auch noch viele Sachen wahrscheinlich von ihr in der Wohnung. Nee, Sachen hat sie ja schon mitgenommen. So wenig Sachen hat sie nur, diese... Nein, das nicht. Sie wird ja wohl noch Sachen abholen kommen, aber... Also das Nötigste hat sie mitgenommen. Ja. Das Nötigste. Ja. Unterwäsche und... Als sie den Hund geholt hat, habt ihr da noch mal gesprochen? Nein, gar nichts, null. Wie lief das ab? Sie kommt rein, die Tür auf und dann? Ja, ich habe die Tür aufgemacht. Nimmt sie die Leine, die hängt ja da an Dings. Hm. So, dann der Hund, der liebt die ja ohne alles. Hm. Springt die an, dazu ist der Halsband um und sagt, und tschüss. Sonst nichts? Nein, ob der Hund jetzt mit ihr Gassi geht. Hm. Ja. Und du hast auch nicht versucht, da nochmal ein Gespräch... Nee. Dann läuft mir alles voll im Herzen zusammen. Mhm. Jetzt stehst du da, völlig hilflos. Die hat dich jetzt vor vollendete Tatsachen gestellt. Ja, so ungefähr, ja. Du hast keine Ahnung, wo die ist. Du weißt eigentlich gar nicht so richtig, warum es zwischen euch kaputt gegangen ist. Okay, da gibt's einen neuen. Ja, ja. Aber da muss ja noch was anderes auch noch im Spiel gewesen sein, dass sie unzufrieden war in eurer Beziehung. Und so steht man das. Das ist eine wirklich eine üble Situation. Da gebe ich dir recht. Und da kann man auch zornig und wütend werden. Ja, sehr wütend. Vor allen Dingen nach fünf Jahren Beziehung, die schmeißt man nicht einfach mal so wortlos mit einem Brief hin und tschüss. Und nimmt auch noch den Hund mit. Das hättet ihr entscheiden müssen, wo der Hund bleibt. Ihr hättet das gemeinsam entscheiden müssen. Aber ja, normalerweise, ja. Ja, den nimmt man nicht einfach so mit. Ja. Der Hund hängt ja auch an mir. Ja, ja, klar. Das ist mir schon klar. Wie willst du dich jetzt weiter verhalten? Weiß ich nicht, wirklich. Das weiß ich wirklich nicht. Ich habe schon vor, mir einfach, weiß ich nicht, Tabletten zu nehmen. Ich kann nicht mehr. Ja, Moment, Thorsten. Jetzt Tabletten wirst du mal schön nicht nehmen. Nein, aber ich kann nicht mehr. Ja, das wäre natürlich damit ist gar nichts gelöst, wenn du Tabletten nimmst. Nein, aber ich kann nicht mehr. Ja, lass uns mal überlegen jetzt. Was war denn eigentlich noch so geplant für euch beide? Wir wollten sogar noch heiraten. Wann wolltet ihr heiraten? Normal im März. Aber die hat ihre Papiere nicht gekriegt aus Thorsten. Dann hieß es, die waren weg. Ja. Ach so, dann haben wir uns sogar weiter rum gekümmert. Dann hieß es, ja, kommen wir heiraten dann im Mai. Ging ja auch nicht. Ja. Jetzt also, ist es weg. Also die Heirat war ganz nah jetzt. Ja, sicher. Wir haben schon Leute eingeladen. Mhm. Das ist ein herber Schlag. Gibt es einen gemeinsamen Freundeskreis? Ja. Nee. Nee? Nee, ich hab wirklich nur zwei gute Freunde und sie, weiß ich nicht, siehste, guck mal, 5 Jahre, ich weiß ja nicht, ich darf ja nicht an ihr Telefon, ich weiß ja nicht, wo sie hingeht. Ich weiß noch mal, wer ihre Freundin ist, gar nichts. Wie, hat ihr in den 5 Jahren keine gemeinsamen Freunde, die ihr mal besucht habt? Doch, Familienkreis, ja. Hm. Ja, so, wo die allein hingegangen ist, weiß ich so gar nicht. Das heißt, du hast auch überhaupt gar keinen Plan oder keine Spekulation, wo sie sich jetzt aufhalten könnte gerade? Nein, jetzt wirklich nicht gerade. Außer bei meiner Familie. Aber ich habe schon meine Mutter angerufen, ich habe schon meine Schwester angerufen, da ist sie nicht. Und ihre Familie? Nee, die Mutter ist tot und der Vater will sie nicht mehr sehen. Naja, vielleicht ist sie ja bei dem neuen Typ, wenn sie einen neuen Typ hat, was sie da geschrieben hat. Ja, da wird sie wohl sitzen, ne? Da wird sie wohl sitzen. Aber wenn hoffentlich hört die das. Mhm. Weil wir gucken, dass wir haben, Entschuldigung, dass ich jetzt jede Nacht dich angeschaut, ehrlich. Mhm. Wenn sie jetzt zuschauen oder zuhören sollte, was möchtest du ihr sagen? Sag ihr mal was. Wir gehen mal davon aus, dass sie uns gerade jetzt hört. Dann sag ihr mal. Dass ich die über alles liebe. Dass die zurückkommen soll mit dem Hund. Entschuldigung. Naja, viel wäre schon mal geholfen, wenn sie auf jeden Fall mal zurückkäme und mit dir ein Gespräch führen würde. Ja. Wenn sie sich nun wirklich in jemand anderen verliebt hat, ist das eine Katastrophe für dich, klar, aber so ist das Leben. Ja. Aber dann sollte sie zumindest alles mal ein bisschen erklären und das mit dem Hund sollte ordentlich gelöst werden, wie auch immer, habe ich jetzt keine Ahnung. Ja. Das Schlimme ist immer, wenn man lange mit jemandem zusammen ist, man wird dann so mehr oder weniger sang- und klanglos vor die Tür gesetzt, aus der Beziehung raus. Das finde ich schlimm. Ja. wenn man sich ein bisschen noch vorbereiten kann, wenn es Auseinandersetzungen gab, dann ist man ja schon gewarnt. Aber sowas ist natürlich herbe. Also Thorsten, vielleicht ist es ja wirklich eine schöne Fügung, dass sie uns zugehört hat. Dann würde ich, an deine Frau. Wie heißt deine Freundin mit Vornamen? Bianca. Bianca. Ja. Bianca, die Bianca. Ich habe jetzt mit Thorsten gesprochen. Also ich respektiere deine Gründe. Du wirst deine Gründe haben. Aber setz dich doch nochmal mit Thorsten in Verbindung. Das wäre fair, wenn es auch schwer fällt. Das wird dir auch leid tun, ihn dann vielleicht da heulen zu sehen. Aber da musst du dann auch durch, damit ihr einen ordentlichen Abschluss findet. Das solltest du machen. Du solltest dich jetzt nicht einfach so davon machen. Das ist kein guter Stil, finde ich. Thorsten, hoffen wir mal, dass sie zugehört hat. Ja, hoffe ich auch. So, und du versprichst mir aber, dass du keine Dummheiten machst? Nein, mache ich nicht, okay? Bitte nicht. Nein, mache ich nicht. Das ist zu leichtfertig, das darf man nicht. Dennoch schlage ich vor, dass dich meine Psychologin nochmal anruft. Dann kannst du noch ein bisschen mit ihr reden, okay? Gerne, ja. Gut, lieber Thorsten, dann leg bitte auf und die Sabine ruft dich gleich an. Aber erstmal danke, dass ich mit dir reden durfte. Sehr gerne, Thorsten. Und ich drücke dir die Daumen, dass, dass es zumindest ein bisschen erträglich alles wird. Das wünsche ich dir. Alles klar, danke. Tschüss, ciao. So, meine Lieben, wir haben 1:31 Uhr und ich sage euch unser Thema für morgen. Das Thema für morgen heißt, darum dreht sich mein Leben. Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, was für euch das absolut Wichtigste in eurem Leben ist. Also dreht sich zum Beispiel euer Leben um Geld, um Ruhm, dass ihr vielleicht die Gier danach habt oder die Sehnsucht danach habt. Habt ihr eine Sucht? Dreht sich euer Leben um eine Sucht? Dreht sich euer Leben vielleicht um eine schwere Erkrankung, die alles in Anspruch nimmt? Dreht sich euer Leben um einen bestimmten Menschen, einen positiven Menschen oder vielleicht auch einen sehr negativen Menschen? Oder dreht sich euer Leben vielleicht auch um einen Gegenstand? Es gibt auch Menschen, die sagen, das Wichtigste in meinem Leben ist dieser, ein Auto zum Beispiel oder irgendein anderer Gegenstand. Also, darum dreht sich mein Leben. Das ist unser Thema morgen. Und wenn ihr gerne mir davon erzählen wollt, was bei euch das Zentrale ist, um das sich alles dreht, dann meldet euch doch schon mal per Mail, domian@wdr.de, oder ruft morgen ab 0 Uhr an, wie immer 0 Uhr, oder gerne auch während der Sendung. Darum dreht sich mein Leben. Jetzt dreht sich die Sendung weiter um euch und eure freien Themen. Und ich bin verbunden mit Oliver. Oliver ist 41. Guten Morgen, Oliver. Hallo Domian. Hallo Oliver, und was geht's bei dir? Ja, ich hatte am 12. Januar diesen Jahres einen Schlaganfall. Mhm. Seitdem hat sich mein ganzes Leben total schlimm entwickelt. Beschreib mal die Situation des Schlaganfalls. Es ist ganz seltsam. Also ich hatte eine starke Erkältung, wollte an diesem Tag auch zum Arzt, habe stark gehustet morgens früh. Und auf einmal merkte ich, da ist was nicht richtig. Ich habe versucht, meine Hose anzuziehen und mein rechter Arm hat nicht mehr geschafft, diesen Gürtel zuzumachen. Mhm. Dann bin ich in die Küche gelaufen, wollte meiner Freundin was sagen und es hat nicht mehr funktioniert. Ich habe nichts mehr rausbekommen. Mhm. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Es sind keine Schmerzen. Es ist, als wenn man benommen ist oder besoffen. Mhm. Man kriegt eine Panik und der rechte Arm war, als ob der gar nicht existiert. Bist du dann auch zusammengebrochen? Nein, ich habe mich irgendwie fangen können und bin dann auch zum Arzt gefahren. Selbst noch? Selbst, ja. Mir lief zwar dauernd Speichel aus dem Mund und auch aus der Nase, komischerweise. Bin dann zum Arzt und der hat dann innerhalb kürzester Zeit festgestellt, es ist ein Schlaganfall. Und dann bin ich so, der hat mir den Notarzt angerufen, ich bin sofort in die Klinik gekommen, mhm. MRT, Schlaganfall, Stroke Unit, also die Schlaganfallstation. Ja, das ist da gut. Lag ich dann 3 Tage und habe immer diesen Zeiger an der Uhr geguckt und wusste einfach gar nicht, was da los war. Mhm. Es war der absolute Horror. Nun bin ich ja sehr froh, dass du sprechen kannst. Du kannst ja klar sprechen. Es ist nicht auf Ich kann wieder sprechen, ja. Ja. Gott sei Dank. Ich habe viel, viel Glück gehabt. Ja. Es ist einiges wiedergekommen. Kannst du dich bewegen? Ich kann mich bewegen. Ich habe aber die ganze rechte Seite oder der Arm, der ist wie, als wenn man einen Taucheranzug anhat, er ist taub. Mhm. Die Kraft ist zwar da, aber die Feinmotorik ist nicht mehr da. Also nicht mehr so, wie sie vorher mal war. Ich bin jetzt noch in der Ergo- und Physiotherapie. Mhm. Ich war ja dann anschließend noch in der, auf der, so nach der Intensivstation war ich dann auf der neurologischen Abteilung zwei Wochen, muss jetzt immer Markomar nehmen. Mhm. Bin dann 6 Wochen in der Reha gewesen, bin in dieser Reha gekündigt worden. Ach. Weswegen? Wegen der Erkrankung? Aus betrieblichen Gründen. Aber du vermutest, es liegt daran, dass du nicht mehr einsatzfähig bist. Ja, ich bin Elektroinstallateur, gelernter. Mhm. Und wahrscheinlich hat man gehört, Schlaganfall. Mhm. Ja, ich kann es irgendwo verstehen, nur in dem Moment ist es natürlich wieder ein riesen Abriss nach unten. Natürlich, natürlich. In der Zeit hat mich meine Freundin auch noch sehr unterstützt. Mhm. Und ich bin dann nach der Reha auch eine ganze Zeit lang bei ihr gewesen. Wir haben schon mal zusammen gewohnt, also über 3 Jahre. Mhm. Letztes Jahr bin ich ausgezogen, weil wir uns nicht so gut verstanden haben, sind dann wieder zusammengekommen. Mhm. Und sie sagte mir immer, ich sollte wieder zu ihr ziehen. Mhm. Nach diesem Schlaganfall hat sich aber was verändert. Ich habe keine Gefühle mehr. Ich konnte weder während dieser Zeit... Also Gefühle für die Frau? Überhaupt. Und für Menschen? Für alles. Ich kann weder lachen noch weinen. Es ist ganz schrecklich. Mhm. Dann kam jetzt noch dazu, meine Schwester, die ist gestern operiert worden an einem Karzinom im Vaginalbereich. Ja. Ist bösartig und die wird Freitag wieder operiert. Also da wird einiges weggenommen, inklusive Lymphdrüsen. Mhm. Ich krieg das mit, aber ich habe die so gerne, aber ich kann einfach Das heißt, du nimmst das als neutrale Information auf, ohne Mitgefühl zu haben. Alles. Alles ist irgendwie neutral für dich. Ich spiele Gitarre, es bringt mir nichts, ich versuche mich mit Musik abzulenken, ich fahre Fahrrad. Es ist nichts Schönes mehr. Mhm. Das habe ich von Schlaganfallpatienten so noch nicht gehört. Hast du es gehört von anderen oder haben Ärzte dir erzählt oder erklärt, dass das beim Schlaganfall so sein kann danach? Ich vermute, dass es eine Schutzfunktion von mir selber ist, weil ich einfach mit der ganzen Situation sehr, sehr schlecht zurande komme. Heißt das jetzt eigentlich, dass deine Freundin, dass du dich getrennt hast von der Freundin? Ich habe immer gesagt, ich muss Zeit für mich haben, ich wollte das alles mit mir ausmachen. Ich bin dann wieder zurück in meine Wohnung und sagte, bitte, ich muss Zeit für mich haben, ich kann dir auch nichts geben. Mhm. Die hat auch eine kleine Tochter, die liebt mich über alles, aber ich konnte es einfach nicht, das lief alles an mir vorbei, wie so ein Zombie. Wie ist denn der Ist-Zustand? Seid ihr noch zusammen jetzt? Ich bin dann hier gewesen und habe dann meine Ergo- und Physiotherapie hier begonnen, an meinem Wohnort. Wir wohnen 40 Kilometer auseinander. Und dann hat die mir eine SMS geschrieben, bitte schick mir die Schlüssel und lass mich in Ruhe. Oh, das heißt also, ihr seid nicht mehr zusammen? Wir sind nicht mehr zusammen. Aber das ist ja auch egal. Ich habe ihr noch geschrieben, ich hab's irgendwie aufgenommen, aber es kommt nicht an. Mhm. Nur hatte ich dich gerade gefragt, ob du deine Ärzte gefragt hast, dass das schon mal bei Nachschlaganfällen vorkommt. Hast du das gefragt? Nein. Ich habe auch versucht, war bei einem Neurologen, sollte auch zu einem Psychologen, auf jeden Fall, sagte er, weil das nennt sich dann Anpassungsstörungen. Mhm. Woher sagte er das? Nur es ist halt so, man realisiert das gar nicht. Mhm. Ich versuche es immer noch irgendwie hinzubekommen. Meine ganze Existenz ist bedroht jetzt. Dann kommt noch eine Geschichte. Ich muss im Juli zu einem Gericht. Da soll ich einen PKW beschädigt haben, letztes Jahr verkratzt haben. Ja. Das sind 2 Leute, die mich beschuldigen, die wir damals öfters schon mal, meine Freundin auch, da wo sie wohnt, beim Ordnungsamt mal gemeldet haben oder bei der Polizei, weil wir in die Einfahrt nicht reinkamen. Mhm. Und durch einen tollen Zufall haben die dann diese Situation mal ausgenutzt und haben mich da angeschwärzt bei einer fremden Person. Okay, das heißt, du hast jetzt ein Gerichtsverfahren vor dir, was dich wahrscheinlich auch noch belastet. Genau, und die Freundin, meine Ex-Freundin, sage ich mal, die hätte mich auch entlasten können. Ich weiß gar nicht, wie sie reagiert jetzt, aber es ist so, aber irgendwo denke ich auch, da gehst du durch. Aber da sind jetzt ganz viele Sachen. Da ist die Freundin ist weg, du hast das Gefühl, dass du kein Gefühl mehr hast. Die Arbeit ist weg. Wie ist die finanzielle Situation? Ich bekomme zurzeit Krankengeld und das deckt nicht annähernd das, was man eigentlich an Kosten hat. Ich bin hier von 25 Euro in der Woche oder noch weniger. Ich versuche alles. Das heißt, es gibt eben auch finanzielle Sorgen. Auch, ja. Ich habe noch einen PKW finanziert, wo die zwar jetzt die Arbeitsunfähigkeitsversicherung die Raten übernimmt, aber was wird danach? Kriegt man Krankengeld, wenn man gekündigt ist? Ja, aber ich bin, wenn man über ein Jahr überhaupt gearbeitet hat oder versichert ist, bekommt man auch Krankengeld. Okay, und du hast eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung? Ich habe damals bei der Finanzierung des PKWs eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung mit abgeschlossen, die zurzeit die Raten übernimmt. Was ja schon mal ganz gut ist, dass du das hast. Genau, aber das wird dann in dem Moment, wenn ich dann, ich weiß ja gar nicht, wie es weitergeht, das fällt dann alles weg und ich verstehe, da passelt ein Riesenproblemfeld auf dich ein. Genau, und das beschäftigt einen und ich würde so gern meine Mutter mal in den Arm nehmen. Es funktioniert nicht. Ich könnte die in den Arm nehmen, aber es ist einfach wie ein wahnsinniger Selbstschutz. Ich verstehe. Wir wollen erstmal nochmal festhalten, dass wir sehr froh sind, dass es dir relativ gut wieder geht, körperlich. Das sage ich mir auch. Ne? Ich sage es jetzt erstmal. Es gibt ja so schlimme Folgeerscheinungen von Schlaganfällen. Du weißt das ja auch. Du hast es gesehen in der Reha wahrscheinlich. Auch von viel jüngeren Leuten. Von viel jüngeren, ganz genau. So, jetzt ist, du hast es ja gerade schon fast selbst gut diagnostiziert, dass das irgendeine Schutzfunktion ist, diese Gefühlslosigkeit, um diese Dramen nicht an dich rankommen zu lassen. Irgendjemand hat dir empfohlen, der Neurologe oder wer auch immer, dass du eine psychologische Begleitung kriegen sollst. Genau, das dauert meistens sehr, sehr lange. Ja, aber das finde ich ganz wichtig. Und wir wollen gleich mal überlegen, ob das nicht jetzt in deinem Fall auch durch irgendeinen Trick zu beschleunigen ist. Ich finde, du musst ganz, ganz schnell zu einer guten psychotherapeutischen Behandlung. Das würde ich mir auch wünschen. Ja. Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, jetzt das Wichtigste und der Schlüssel für alles, wie es jetzt weitergehen soll. Dass du erstmal wieder klarer zu dir kommst und somit auch Kraft wieder schöpfen kannst. Ja, ich denke mir auch, wenn man sich nicht selber wieder akzeptieren kann, wenn man kein Selbstbewusstsein mehr hat, kann man das auch nicht ausstrahlen. Genau so ist das, Oliver. Und das ist auch der Grund, warum ich es meiner Freundin auch nicht mehr oder überhaupt jemanden irgendwie so zeigen kann im Moment, weil ich einfach in einer Paniksituation bin. Ja, also. Das gibt wahrscheinlich vielen Menschen so, die sowas erleben oder ähnliche Sachen. Das kann sehr gut sein. Das kann wirklich sehr gut sein. Oliver, ich habe eine sehr kompetente Diplompsychologin heute Nacht hier, das ist die Sabine. Ja. Die wird dich jetzt anrufen und alles Weitere besprecht ihr in Ruhe. Ich bin sicher oder ich hoffe sehr, dass wir dir ein bisschen helfen können und du dann bald wirklich gut betreut wirst. Da danke ich dir sehr für. Sehr gerne, Oliver. Bitte auflegen und wir melden uns gleich. Ach so, wollte ich noch sagen, vielleicht eine Autogrammkarte oder so. Sehr gerne, dann sagst du der Sabine gleich deine Anschrift. Alles klar, Mann. Dann schicken wir das sehr gerne. Oliver, alles Gute und hoffentlich können wir dir ein bisschen helfen. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema, darum dreht sich mein Leben. Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, was der zentrale Mittelpunkt in eurem Leben ist. Ist es vielleicht eure Gier nach Geld oder nach Erfolg, nach Karriere, nach Ruhm vielleicht? Oder ist es eine Sucht, ist es eine Krankheit, die bei euch im Mittelpunkt steht? Ist es vielleicht ein Tier? Das kann ja auch sein. Oder ist es ein bestimmter Mensch, ein positiver Mensch oder ein negativer Mensch? Oder vielleicht ist es auch ein Gegenstand. Oder vielleicht ist es irgendetwas, was mir gar nicht jetzt hier so spontan einfällt. Darum dreht sich mein Leben. Ich frage euch, worum dreht sich hauptsächlich intensiv euer Leben? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt morgen, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de. Gerne ab 0 Uhr anrufen, gerne natürlich auch während der Sendung. Darum dreht sich mein Leben. Jetzt dreht sich alles um Erol, 41, hallo? Ja, richtig. Erol heiße ich, 41. Erol. Schönen guten Abend, Domian. Ja, guten Abend. Ja, erstmal Lob an deine Sendung. Dankeschön. Sehr nett von dir. Um was geht's denn bei dir, Erol? Ja, und zwar geht's da bei mir um einen Suizidfall vom Jahr 2010. Ich bin Lokomotivführer vom Beruf gewesen. Und das war mein dritter Fall. Achso, ist das eine Todesfolge? Es heißt, ist es jemand, hat sich vor den Zug geschmissen oder gestellt? Richtig. Und seitdem habe ich halt psychische Probleme. Also wir reden jetzt mal von dem letzten Fall. Das ist dir dreimal passiert. Ja, also ich habe insgesamt drei Leute überfahren. Das erste, der erste Fall war halt mit zwei Todesfällen. Und der erste mit zwei, das sind also zwei Menschen. Richtig, zwei Graffiti-Sprayer habe ich damals erwischt. Graffiti-Sprayer? Richtig. Hast du die gesehen? Ja, der erste Fall, der war halt mitten in der Nacht. Die Details habe ich eigentlich so nicht ganz mitbekommen. Aber der zweite Fall, der hat mich jetzt wirklich richtig umgehauen. Wie war? Erzähl mal den letzten Fall. Also ich war im Bremsvorgang. Ich wollte in einen Bahnhof einfahren. Und da steigt eine Frau halt vom Bahnsteig runter ins Gleisbett und setzt sich da rein und guckt mich dabei an. Ach du Junge. Das heißt, also, es war alles hell erleuchtet? Du. Richtig, und das war mitten am helllichten Tag, ja. Am helllichten Tag? Richtig. Die springt aufs Gleisbett? Also die geht regelrecht vom Bahnsteig die Treppen runter und setzt sich da rein und guckt mich dabei an. Und du kannst nichts machen? Also ich habe gebremst, aber nein, ich habe sie überfahren und nach 10 Metern habe ich dann angehalten. Das heißt, ihr habt euch in die Augen geschaut? Ja, also der letzte Blick, den kriegt man in der Regel niemals raus. Mhm. Saß die Frau in der Mitte oder auf einer Schiene? Die hat sich schon in das Gleisbett mittig reingesetzt. Ja. Und das heißt, der Zug hat sie dann sofort erfasst? Richtig. Es gab keine Chance, dass der Zug über sie rübergefahren wäre. Nein, auf keinen Fall. Nein. Manchmal hat man ja solche Geschichten, wo das dann funktioniert hat. Nein, sie war dann auch sofort tot. Wie alt war die Frau? 59. Jetzt bremst du. Der Zug, der Zug kommt nach 10 Metern ungefähr, sagst du, zum Stehen. Richtig. Was macht man dann als Zugführer? Ja, also ich habe erst gedacht, mein Herz ist irgendwo ganz unten an meinen Füßen. Meine Knie, die waren richtig weich, pampig. Ich konnte kaum aufstehen. Mhm. Zum Glück war dann ein Kollege im Zug, der dann nach vorne gekommen hat und mich ein bisschen unterstützt hat dabei. Ja. Hatten das andere Leute auf dem Bahnhof gesehen? Ja, das war ja noch ein zusätzliches Problem, weil die ganzen Leute das alles mitgekriegt haben, die auch den Zug dann nehmen wollten, ja. Der Bahnsteig war voller Menschen. Das heißt, diese tote Frau lag dann unter deinem Zug, weil der ja so lang ist. Richtig. Mhm. Wer hat dann Polizei, Notarzt und was man alles anrufen muss, wer hat das gemacht? Ja, der Kollege, der nach vorne gekommen war, der hat dann alles organisiert, weil ich wäre wahrscheinlich nicht in der Lage, das alleine hinzubekommen. Bist du aus dem Zug ausgestiegen dann? Nein, bis die Polizei und Feuerwehr einkam, bin ich da erstmal sitzen geblieben. Das heißt, du hast die tote Frau nicht mehr gesehen? Nachhinein, wo sie rausgeholt haben, habe ich sie dann gesehen, ja. Hast du sie gesehen? Sie war nicht verdeckt, als sie die rausgeholt haben? Ja, erst nicht. Das heißt, verdeckt, ja. Du hast die schwer verletzte Frau gesehen? Doch, ja. Das waren also drei Menschen, diese zwei Sprayer und jetzt diese Frau. Richtig. Weißt du irgendetwas über die Frau, warum die das gemacht hat? Ja, nachhinein hab ich dann über meinen Rechtsanwalt halt erfahren, dass die Frau selber psychisch krank gewesen ist. Sie hat dann einen Brief hinterlassen. Sie hat dann auch irgendwelche Drogen und Medikamente vorher angenommen. Dieser Fall war im Jahre 2010? Richtig. Ja. Nachdem das passiert war, das war ja nur ein Schock, und dann siehst du auch noch diese schwer verletzte Frau, die wahrscheinlich sehr übel verletzt war. Ja. Ja. Was macht man dann danach? Was hat man mit dir gemacht? Was hast du gemacht? Ja, also der Schock, der kam ja erst wesentlich später, ja, weil... Nein, ich meine jetzt genau an dem Tag. Wohin geht man dann? Geht man dann nach Hause oder was? Ja, ich habe alles stehen lassen. Die haben dann Ersatzlokführer geschickt und da kam mein Teamleitervertreter, der hat mich dann vom Bahnhof halt abgeholt. Und hat mich dann nach Hause gefahren. Es gibt keine direkte psychologische Betreuung von der Bahn? Also bis jetzt habe ich von der Bahn eigentlich nicht viel gesehen. Ach, bis jetzt überhaupt nicht. Also ich finde, eigentlich müsste die Bahn sofort, in dem Moment muss ein Notfallpsychologe müsste sich um jemanden wie dich kümmern, direkt nach dem Unglück. Natürlich hinterher auch noch. Ich habe eine Reha hinter mir, ich bin immer noch in Behandlung, aber das hat alles so eigentlich nicht viel gebracht. Das heißt, seitdem kannst du deinen Beruf nicht mehr ausüben? Nein, ich bin berentet worden. Und ich bin immer noch in Behandlung, weil ich diese posttraumatische Belastungsstörung jetzt habe und diese Flashbacks und halt auch. Und du warst vorher ein seelisch-geistig gesunder Mensch. Richtig, fröhlicher. Und ich bin ziemlich depressiv letzte Zeit auch. Das kommt dabei. Die Vernunft sagt, du kannst da ja nichts für. Das sagt die Vernunft und die Logik. Richtig. Aber diese Logik kann dich nicht trösten. Nein, auf keinen Fall. Warum nicht? Also da ist irgendwas, was mich richtig auffrisst, als wäre ich da dran schuld und ich hätte da was verhindern können. Obwohl ich da wirklich im Endeffekt nichts selber für konnte. Es ist tatsächlich ein Schuldgefühl. Richtig. Obwohl du nichts in der Welt hättest unternehmen können, dieses zu verhindern. Richtig. Das fällt einem verdammt schwer, das zu akzeptieren, halt, das einfach. Gibt es Momente, wo du auch richtigen Zorn auf diese Frau hast? Ja, auf jeden Fall. Nun gut, sie war seelisch krank, hört man. Ja, aber ich meine, sie hätte sich einen anderen Weg suchen können und sie hat mich ja im Endeffekt jetzt auch kaputt gemacht. Ja. Hast du Familie? Ja. Kinder? Zwei Töchter habe ich. Wie alt sind die? 13 und 10. Das heißt, die ganze Familie leidet auch jetzt unter dem, was du da mitgemacht hast. Richtig. Wie bist du denn bisher behandelt worden? Ja, ich war bei einer psychosomatischen Klinik 7 Wochen. Nur das Problem war, diese Klinik lag direkt an Bahngleisen. Ich habe dann jede Nacht dann irgendwelche schweren Güterzüge rein und rausfahren hören. Verstehe, das geht natürlich überhaupt nicht. Ja, verstehe. Da konnte ich überhaupt nicht schlafen die Nächte. Hast du denen das gleich gesagt? Das geht nicht hier. Ja, ich habe ihnen das gesagt und denen das gesagt, aber die haben halt bestanden, dass ich dann diese Therapie dann dort zu Ende bringen sollte. Ja klar, vielleicht wollen die ihre Kohle machen da. Und ich weiß nicht, also ich meine, war eine gute Klinik, die haben sich auch bemüht, das muss ich dazu sagen. Gut, aber wenn du hier die Nacht wieder rausgerissen wirst und durch den Zug daran erinnert wirst, ist das natürlich, kann der beste Arzt nichts leisten. Ja, und seitdem bin ich halt in zwei parallel Psychiatern, einem Neurologen und einem Psychiatern in Behandlung. Bist du auch zurzeit in Behandlung? Richtig. Und da mache ich noch parallel noch eine ambulante Psychotherapie einmal in der Woche. Das heißt also, du bist eigentlich medizinisch, ärztlich, psychologisch sehr gut versorgt. Richtig. Also ich habe nicht aufgegeben. Vielleicht wird das irgendwann besser, aber bis jetzt sind wir eigentlich keinen Schritt vorangekommen mehr. Was glaubst du, woran liegt das, dass so die geballte Kraft jetzt von Fachwissen das nicht schafft bei dir? Ich weiß nicht, die Therapie, die schlägt einfach irgendwie nicht an, weil zeitweise, wenn ich dann diese Erinnerungen habe, zu stark sind. Das sitzt zu tief in der Seele, habe ich das Gefühl. Ja, das kann ja auch sein. Das kann durchaus sein. Und das ist verdammt schwer, das einfach dann rauszuradieren. Wie oft am Tag denkst du daran? Ja, also den Tag kriege ich eigentlich so gut rum, aber meine Probleme sind dann meistens in der Nacht. Träumst du davon? Ja, öfters. Welche Art von Träumen sind das? Ja, also mit Angstgefühlen. Ich wach dann immer schweißgebadet auf, auch manchmal mit Zittern. Und ich hab dann die Flashbacks halt, was sich die ganze Situation vor meinen Augen immer wieder abspielt. Polizei, Feuerwehr, die ganzen Leute, die da rumgeschrien haben. Halt, ja. Und das spielt sich dann immer nach der Reihe vor meinen Augen ab. Würdest du sagen, dass dieser letzte Fall schlimmer für dich war als der erste? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also Erol, das tut mir extrem leid. Und das, das macht wieder deutlich, was man, das, das zeigt wieder, was, was selbst Menschen, die sich selbst das Leben nehmen, einem anderen Menschen antun können, wenn sie es auf diese Art und Weise machen. Sie zerstören ihr eigenes Leben generell und total, und sie zerstören mental vielleicht auch noch das Leben eines anderen Menschen oder einer Familie. Ich finde gut, dass du so tapfer bist und auch diese ganzen Therapien machst. Ich glaube, du hast nur die einzige Chance, da rauszukommen mit Hilfe dieser Therapien. Ja. Gib bloß nicht auf und mach es weiter. Okay. Ich glaube, in dem Moment, wo du sagst, ich will das alles nicht mehr machen, dann bist du, glaube ich, verloren. Dann kriegst du es nicht alleine hin. Ja, das weiß ich, und deswegen versuche ich auch dann mit aller Gewalt die Therapien dann weiter fortzuführen. Ich möchte auch noch gern, das kann ja nicht schaden, vielleicht auch noch einen motivierenden Satz hören von meiner Psychologin für dich. Das heißt, die würde dich jetzt gleich nochmal anrufen. Ist das okay? Ja, kannst du gerne. Ja, ist die Sabine. Ja. Also ich möchte dich wirklich ermutigen, weiterzumachen, und wir haben alle die große Hoffnung, dass du es dann vielleicht in einer gewissen Zeit geschafft hast, da rauszukommen. Und okay, das freut mich sehr. Ja. Lieber Erol, dann leg bitte auf, und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Vielleicht noch ein Autogramm, wenn ich dann bitten darf. Gerne, du kannst natürlich meiner Psychologin deine Adresse gleich sagen. Ich habe noch eine Frage, das fällt mir gerade ein. Wir haben über die Familie gesprochen. Ja. Hast du Angst, dass in dieser ganzen Situation auch deine Ehe darüber zerbrechen könnte? Ja, auf jeden Fall. Das läuft sowieso nicht mehr so rund, wie es früher mal gelaufen ist. Und was sagt denn deine Frau zu dieser Situation und zu dem ganzen Unglück? Ja, ich meine, im Endeffekt ist das Schicksal, aber gut, ich bin dann irgendwo der Auserwählte, dass ich vielleicht nicht sein sollte, aber mich hat es halt im Leben getroffen. Und man kann sich das einfach nicht selber aussuchen. Hat sie Verständnis dafür, dass es für dich so schlimm ist? Ja, klar. Das schon. Also sie macht dir keine Vorwürfe, dass sie irgendwann sagt, Mann, du hattest doch keine Schuld, und stell dich nicht so an. Das sagt sie nicht. Nein, das macht sie nicht. Das macht sie nicht. Mhm. Wirst du von den Ärzten, mit denen du es jetzt zu tun hast, bekommst du auch Medikamente? Ja. Und was für einen Eindruck hast du, wie bekommen dir diese Medikamente? Ja, das sind Antidepressivpillen halt, die mich dann betäuben. Mhm. Das Gefühl habe ich dann bin ich da richtig betäubt. Und dann bekomme ich dann irgendwelche Medikamente noch für den Antrieb. Mhm. Aber das funktioniert nicht unbedingt sehr gut, ja. Das ist natürlich auch mal eine große Frage. Natürlich sind Medikamente wichtig und gut in einer solchen Situation. Es müssen natürlich auch die guten Medikamente und die richtigen Medikamente sein. Wenn du mit anderen Kollegen darüber sprichst, was sagen die? Haben die sowas auch schon mal erlebt? Ja, sicher. Wir haben mehrere Kollegen, die sowas hinter sich gebracht haben. Das ist immer eine persönliche Frage. Ja. Manche kommen damit halt gut klar, die anderen kommen damit einfach nicht klar. Da gibt es Kollegen, die sich anschließend das eigene Leben genommen haben. Ja. Hast du das Gefühl, dass die Bahn dich im Stich gelassen hat mit deinen Sorgen? Ja, ich denke schon. Was hättest du dir von der Deutschen Bahn gewünscht? Ja, ein bisschen mehr Rückendeckung und ein bisschen mehr Unterstützung halt auch, was die Therapien betrifft. Irgendwelche Wege halt, wo man sich dann was aufsuchen, aber dazu ist das leider nicht gekommen. Ich kann das nicht verstehen, weil diese Fälle kommen ja nun immer und immer wieder vor. Ja. Und da müsste die Bahn doch mittlerweile so professionalisiert sein, dass sie den Mitarbeitern dann wirklich auch richtige, gute Hilfe und Unterstützung bietet. Das klappt momentan eigentlich nicht unbedingt sehr gut, ja. Das muss man auch dazu sagen. Das kann ich nicht verstehen, das finde ich sehr kritikwürdig. Ja. So, lieber Erol, jetzt bitte ich dich aber aufzulegen, und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay, ich danke dir. Alles Gute. Noch ein Lob und mach so weiter. Deine Sendung ist wirklich sehr super. Dankeschön, und viel Kraft wünsche ich dir und alles Gute. Vielen Dank auch, ja. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Patricia Unger, und unser Thema morgen heißt: Darum dreht sich mein Leben. Da hätte Erol auch morgen anrufen können, denn das ist ja auch ein ganz zentraler Punkt, um den sich sein Leben dreht. Um was dreht sich euer Leben? Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, gerne auch während der Sendung oder mailen domian@wdr.de. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen.